Hallo Welt, ich komme wie bestellt und nicht abgeholt. Ich bin noch klein, wie sollte es anders sein? Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ich bin mit Haaren geboren auf dem Haupt und überall. Die anderen Neugeborenen sehen anders aus. Die sind alle kahl. Ich werd von Mami gestillt. Muttermilch ist ein guter Fleischersatz. Sprechen kann ich auch schon. Meine Lieblingsworte. Und Rülps und Schmatz. Man spricht von besonderer Begabung und Aktivität. Ich zeige ein Verhalten, das so gar nicht geht. Morgen springe ich dem Gynäkologen gezielt in sein Gesicht. Dann zertrümmere ich ihm beide Beine. Das darf ich eigentlich nicht. Aber egal. Ich bin ja noch klein. Da kann das ja passieren. Kinder in meinem Alter sind so schwer zu kontrollieren. Ich weiß, ich bin garantiert, wie viele andere auch, nicht geplant gewesen. Das ist nicht mein Problem. Diese Suppe löffelt jemand anders aus. Von Verhütung hat jeder Idiot schon mal gehört oder gelesen. Doch die größte Scheiße ist, wie ich heiße, Klaus. Ich heiße Klaus und ich will das nicht.